ich euch. Schön, euch zu sehen hier in Hamburg. Halleluja. Freue mich, viele bekannte Gesichter zu sehen. Freue mich auch, manche noch nicht ganz so bekannte Gesichter zu sehen. Wer ist schon heute Morgen zum allerersten Mal in der Glory Live Veranstaltung? Wow. Streckt mal, haltet mal eure Hände kurz ausgestreckt, weil wir haben für euch ein kleines Geschenk vorbereitet. Könnt ihr Ordner das machen, bitte? Genau. Einfach eure Hände so lange ausgestreckt halten, bis das Geschenk bei euch ist, okay? Jeder, der heute zum allerersten Mal da ist, kriegt ein kleines Geschenk von uns. Da sind noch zwei, genau, da hinten ist noch jemand. So, herzlich willkommen, schön, Halleluja, preist den Herrn. Ich habe gerade zum Team gesagt, ursprünglich, da gab es schon mal Flyer dafür, wollten wir dieses Seminar, diesen Tag, den wir heute machen, im Mai 2020 machen. Kannst du dir das vorstellen? Tja, das ging dann leider nicht. Da war hier alles geschlossen. Und dann hat es ein bisschen gedauert, auch nach Corona, bis es wieder sich terminlich ergeben hat. Und jetzt sind wir hier. Halleluja. Die Söhne der Herrlichkeit advanced. Das heißt, es geht darum, die Söhne der Herrlichkeit an diesem Wochenende hervorzubringen. Zuerst wird es darum gehen, manche klatschen schon ganz begeistert, aber es wird zuerst darum gehen, dass du überhaupt erstmal siehst, dass du ein Sohn der Herrlichkeit wirst. Dann geht es darum, dass du dir dieses Seins bewusst wirst. Und dann geht es darum, dass du gemäß diesem Sein lebst. Darum geht es. Und darin wirst du inspiriert an diesem Wochenende und darin wirst du aktiviert an diesem Wochenende. Also frag mal deinen Nachbarn, willst du genauso hier wieder rausgehen, wie du reingekommen bist? Und wenn er zufälligerweise sagt, ja, dann sag ihm, okay, dann muss am besten jetzt gleich wieder gehen, weil du wirst nicht mehr der Gleiche sein. Amen. Sondern Gott verwandelt uns von innen nach außen, gemäß dem, was das Wort Gottes über uns sagt. Und ich freue mich einfach, dass wir diesen intensiven Tag haben, von heute Morgen wirklich bis heute Abend. Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, wir wollen wirklich, dass möglichst jeder den ganzen Tag dabei ist, weil nur dann kannst du wirklich die volle Dosis bekommen. Halleluja. Deswegen, schön, dass ihr da seid. Wir wollen zum Anfang beginnen, den Herrn zu loben und zu preisen. Wir haben ein super Lobpreisteam. Schaut mal, was wir heute hier für ein Instrument haben hier. Wow. Hammer, Hammer, Hammer. Das Instrument ist größer als der Spieler und größer als ich. Halleluja. Preist den Herrn. Also, ihr könnt euch auf was ganz Besonderes freuen heute. Lasst uns einfach in den Lobpreis einsteigen. Lasst uns aufstehen zusammen. Lasst uns beten zum Anfang. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen wunderbaren Tag, Herr. Wir danken dir für das, was du vorbereitet hast, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart, die diesen Raum bereits erfüllt, Herr. Danke für deine Engel, die du bereits positioniert hast, Herr. Halleluja, Halleluja. Ich habe das gestern gesehen, als wir gebetet haben für den Abend, habe ich gesehen, wie Gott wirklich bereits Engel postiert hat hier im Raum. Halleluja. Und weißt du, wo Engel sind, ist immer die Herrlichkeit Gottes. Und wo die Herrlichkeit Gottes sind, sind Engel. Das ist wie Fische in einem Teich. Ja? Du kriegst keinen Teich ohne Fische und du kriegst keine Fische ohne Teich. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Also bist du wie ein Fisch im Wasser an diesem Wochenende, okay? Nämlich ein Sohn, eine Tochter Gottes in der Herrlichkeit des Herrn. Dafür danken wir dir, Herr. Und dafür wollen wir dich loben und preisen, Vater. Ja, du den perfekten Plan von Grundlegung der Welt gehabt hast, ja, den perfekten Plan, um diese gefallene Menschheit zurück zu dir zu bringen, Herr. Den perfekten Plan, um diejenigen, die getrennt von der Herrlichkeit Gottes waren, Herr, wieder zu Teilhabern dieser Herrlichkeit zu machen, Herr. Wir haben alle die Herrlichkeit verloren, sagt Römer 3, Vers 23, aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dafür wollen wir dich preisen heute Morgen, Vater. Dafür wollen wir dich preisen, Jesus. Du bist unser Erlöser. Du bist unser König. Du gehst uns voran. Und wir danken dir, dass du deinen Geist auf uns und in uns hineingegossen hast und dass wir an diesem Wochenende mit dir, Heiliger Geist, gehen dürfen. Herr, wir überlassen dir die Führung über diesen Tag, Herr. Ja, bist du bereit, ihm die Kontrolle zu überlassen über dein Leben an diesem Wochenende? Halleluja. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, du hast die besten Pläne für uns. Dein Geist ist der beste Geist. Es ist der wahre Geist. Es ist der Geist der Liebe. Es ist der Geist der Freiheit. Es ist der Geist der Freude. Es ist der Geist, der uns die Erlösung lebendig macht und in unserem Herzen Jesus groß macht und den Vater verherrlicht, Herr. Und so wollen wir dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, loben und preisen heute Morgen, Herr. Und wir wollen gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, ich sehe wirklich, wie die Wolke der Herrlichkeit wirklich hier hereinrollt. Das sind wie Rollen. Wie rollende Wolken, die einfach in den Raum kommen. Halleluja. Schau auf ihn, schau auf seine Herrlichkeit. Oh, oh, oh. Schau auf die höhere Ebene. Verlier dich ganz in ihn. Zeit war viel einfach auch Hektik, Unruhe in deinem Kopf. Viele Dinge gingen dir durch den Kopf, aber Gott sagt heute Morgen, ich bringe dich an einen Ort des Friedens. Ich bringe dich an einen Ort der Ruhe, weil da ist noch eine Sabbatruhe übrig. Hebräer 4, Vers 9. Für das Volk Gottes und ich führe dich hinein. Meine Herrlichkeit führt dich hinein. Streck mal deine Hände aus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, du hast es gesagt in deinem Wort, Herr. Da ist eine Ruhe übrig für die, die dir vertrauen und die dir glauben. Und in dem Namen Jesus nehme ich jetzt Autorität über alle Unruhe, über allen Stress, über alle Sorgen, über alle Nöte, über alles, was durch den Kopf gehen will, was Ruhe rauben will. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, du nimmst sie an einen Ort der Ruhe und des Friedens. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und Gott sagt zu dir, ich sehe dich, ich sehe einfach, da ist wie ein Traum in deinem Leben, der irgendwie, also du hast verschiedene Träume, aber eine Sache ganz spezifisch und die ist irgendwie bisher nie zustande gekommen und ich sehe einfach wie so einen Tick von einer Frustration in Bezug auf dieses Nicht-Zustande-Kommen. Aber Gott möchte heute einfach all das, was dich frustriert hat in Bezug auf diese Sache, aus deinem Herzen rausnehmen und er wird dir einfach wirklich ganz neu, wirklich in jeder Hinsicht Flügel geben zu träumen, Flügel zu träumen, groß zu denken in jeder Hinsicht. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, danke, Jesus. Oh, Jesus, Halleluja. Alles gut, danke, Jesus. Oh, der Heilige Geist ist hier. Oh, der Heilige Geist ist hier mit seinem Wirken. Oh, Shekaramando, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Oh, schreck dich aus in seine Herrlichkeit. Flügel zu fliegen. Ich geb dir Flügel. Halleluja. Hör, sagt Gott zu dir auch. Hör, hör, hör, hör. Er streckt deine Zeltpflöcke weit. Er ermutigt dich groß. Er ermutigt dich wirklich, deine Zeltpflöcke weit zu stecken. Halleluja, ein weites Land. Also in Jesu Namen, Halleluja, Halleluja, Jesus. Danke, Vater, dass du all die Enge wegbringst, Herr. Danke, Herr, dass du all das Kleine wegbrichst, das Kleindenken, Herr. Danke, Jesus, dass du wirklich Weite schaffst in seinem Herzen. In Jesu Namen. Oh. Stärke, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Tiefe Gaben in deinem Inneren. Ich weiß nicht, ob was du machst oder was du gelernt hast, aber kreative Gaben einfach sehe ich in dir. Und Gott möchte diese Gaben hervorbringen. Und Gott möchte das herausbringen. Und er sagt, jawohl, lass raus, was in dir ist. Lass raus die volle Dimension dessen, was in dir ist. Wo der Geist des Herrn da ist Freiheit. Hab keine Angst, dich auszudrücken. Hab keine Angst, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Halleluja. Weil diese Gaben sind von mir, sagt der Herr. Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich hab den Eindruck, dass Gott wirklich dir Gaben gegeben hat. Und er möchte wirklich seine übernatürliche Kraft und Herrlichkeit auch auf diese natürlichen Gaben, die er dir gegeben hat. Und es sind eigentlich übernatürliche Gaben. Legen. Halleluja. Streck dich aus. Weil er möchte das wie veredeln, also mit seiner Herrlichkeit. Herr, ich setze es frei, weil das all die Gaben, die du hier diesen kostbaren Söhnen gegeben hast und Töchtern. Halleluja, danke für deine übernatürliche Befähigung, übernatürlichen Mantel da drauf, auf all diese Gaben. Halleluja. Halleluja, ich danke dir von ganzem Herzen. Qualifiziert aufgrund der Dinge, die in deinem Leben gewesen sind. Vielleicht dachtest du, oh, du bist disqualifiziert in irgendeiner Form. Aber Gott sagt, ich berufe nicht die Qualifizierten, sondern ich qualifiziere die Berufenen. Halleluja. Jesus selber ist derjenige, der dich qualifiziert hat. Jesus selber ist derjenige, der dir die Kraft gibt. Jesus selber ist derjenige, der dir die Befähigung gibt. Halleluja. Du bist qualifiziert in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal Jesus Ehre geben. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich habe noch jemanden gesehen, und zwar ist da in deinem Körper irgendwie eine Infektion. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie das medizinisch zusammenhängt. Aber ich habe gesehen, dass die Ursache ist eine Infektion. Aber es ist so, dass an verschiedenen Stellen des Körpers das unangenehme Gefühle oder Beschwerden verursacht. An verschiedenen Stellen des Körpers, aber aufgrund einer Infektion. Wen betrifft es? Gott möchte dich heilen. Er hat mir das gezeigt und Gott möchte dich heilen. Bei dir, okay. Was ist das für eine Infektion? In Infektion. Ja, okay. Okay, Halleluja. Danke, Jesus, für deinen Geist, Herr. Danke, dass diese Beschwerden jetzt in deiner Herrlichkeit sich auflösen, in dem Namen Jesus. Danke, dass deine heilende Kraft jetzt in diesen Körper geht, Herr. Jede Wurzel von Infektion geht raus jetzt aus diesem Körper, in dem Namen Jesus, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überall. Okay, beweg dich einfach mal frei. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wie ist es jetzt? Beweg's weiter. Wie ist es? Weil dann kannst du es testen. Okay, wie ist es? Ja, aber wie ist es da? Schmerzen, wie stark war der Schmerz vorher auf der Skala? Hat immer gestochen. Und wie stark sticht es jetzt noch? Gar nicht. Aha, Halleluja, das heißt, es ist ganz weg. Preis den Herrn, danke Jesus, Amen. Halleluja. Und dein Bein war es auch? Ja, Ja, okay, und wie ist es jetzt? Bewegst? Bewegst? Du solltest sogar operiert werden, da. Okay. Wie ist es jetzt? Du musst laufen, okay, damit du es richtig sagen kannst. Okay, das heißt, da waren die Schmerzen nicht akut, sondern nur beim Laufen. Okay, danke Jesus, aber da ist er komplett weg. Das Stechen ist komplett weg. Danke Jesus, danke Herr für komplette Heilung und Gesundheit. In Jesu Namen. Danke Vater, Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre, Halleluja, Halleluja. Danke Jesus, ich habe noch jemanden gesehen und zwar, du hast eine Einschränkung in deinem Handgelenk, Bewegungseinschränkung oder Schmerzen in deinem Handgelenk, vielleicht ist es auch Karpaltunnelsyndrom, sodass du Schmerzen hast in der Hand dadurch, dass hier was abgedrückt ist. Wen betrifft es mit dem Handgelenk? Im Handgelenk Problem. Auch du, ich kann sagen, weil. Aber da sind noch zwei, okay. Pass mal auf, komm du mal her, komm du mal her, ja. Halleluja. Die anderen können es einfach mitnehmen, aber ich kann es nur bei einer Person jetzt demonstrieren aus Zeitgründen. Was ist das Problem? Du hast Metall drin, ja, okay. Du kannst es nicht voll bewegen. Oh, okay, das haben wir schon öfters gehabt. Gerade in letzter Zeit haben wir viel erlebt mit Metall. Wo ist die Manuela? Ah ja, genau, hier. Manuela hatte Metall in ihrem Arm gehabt. Halleluja, da im Arm. Und es ist weg. Amen. Im November kam sie zu unserer Konferenz. Sie konnte das Metall, ein richtig großes Metallteil, 10 cm im Oberarm fühlen. Konnte es den Ellbogen nicht aufstützen, weil das Metall dann in das Fleisch reingedrückt hat. Und jetzt hat sie im März bei unserer Konferenz hat sie Zeugnis gegeben und gesagt, es ist komplett weg. Sie kann nichts mehr fühlen, nichts mehr tasten, keine Bewegungseinschränkung, keine Schmerzen mehr. In Jesu Namen. Halleluja. Und das glauben wir bei dir auch. Wann war das bei dir? 2017 wurde das operiert, weil du einen Unfall hattest, oder? Okay, und dann wurde Metall rein operiert, seitdem hast du Bewegungseinschränkung. Und ab und zu ganz leichte Schmerzen. Okay, aber du hast Bewegungseinschränkung immer. Ja, dass es nicht abwinkeln kannst. Okay. Halleluja. Pass auf, ihr anderen streckt einfach die Hände aus. Und ihr, die ja auch ein Problem im Handgelenk habt, schnell legt einfach eure Hand einfach auf das Handgelenk, wo das Problem ist. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus danken wir dir. Für deine wunderwirkende Kraft, Herr, wir danken dir, Herr. Für deine kreative Kraft, Herr. Danke, Jesus. Du bist der Wunderwirker. Im Namen Jesus danke ich dir, Herr, dass du jetzt dieses Metall verwandelst in eine Substanz, Herr, sodass es die Bewegung nicht mehr einschränkt. In dem Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist, für komplette Freiheit des Handgelenks, Schmerzfreiheit. Problemfreiheit. In dem Namen Jesus nehme ich dieses gesamte Handgelenk jetzt im Raum des Geistes in der Zeit zurück um 8 Jahre. In Jesu Namen, dass es in den Zustand kommt, in dem es war, bevor dieser Unfall gewesen ist. In Jesu Namen. In Jesu. Wow, jetzt hat es geknackt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Weißt du, Herr, jetzt bewegen ja? Was hat sich verändert? Sag mir einfach, was sich verändert hat. Bewegst und sag mir einfach, was sich verändert hat. Schmerzen hattest du keine akuten, ne? Okay. Hast du irgendeine Veränderung gemerkt oder bemerkst du irgendeine Veränderung jetzt in der Bewegungsfähigkeit? Kannst du nicht genau sagen, konntest du das Metallteil tasten? Nee, das konntest du nicht tasten. Das war zu weit da unten, okay. Ich hatte mal eine Frau, da konnte man die Metallplatte direkt unter der Haut hier tasten. Und nachdem ich für sie gebetet hatte, hat sie getastet und es war nichts Hartes mehr zu fühlen. Genauso wie bei ihr, wo es im Oberarm, wo es jetzt alles total weich ist, wo vorher dieses Metallteil war. Aber du kannst es nicht direkt testen, okay. Halleluja, danke Jesus. Pass mal auf, ihr anderen, ihr hattet Schmerzen im Handgelenk. Bewegt einfach mal jetzt das Handgelenk in Jesu Namen. Danke Vater, danke Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Okay, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Was hat sich verändert? Ha? Was ist weg? Der Schmerz ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Woo. Danke, Jesus. Halleluja. Bei dir war die Kraft nicht da. Okay, Karpaltunnel war das. Pass mal auf, wir machen kurz den Test. Komm mal her. Halleluja. Pass mal auf. Halt mal mit beiden Fingern, so fest du kannst, zusammen. Und wir schauen mal, wie stark die Kraft ist, weil sie hatte Karpaltunnelsyndrom. Okay, ja, es ist noch nicht so stark, die Kraft. Okay, pass auf, ich bete noch einmal für dich. Und dann, weil sie soll operiert werden hier, weil sie keine Kraft hat, da, weil das hier abgedrückt wird. Und wahrscheinlich auch Schmerzen hier in den Fingern. Ne? Okay, weil das sind die Nerven, die abgedrückt werden. Und deswegen muss man operativ den Karpaltunnel öffnen. Aber Gott kann das auch. Halleluja. Danke, Jesus. Und aufgrund dessen hat sie nicht die volle Kraft in den Fingern. Normalerweise jemand hat, wenn dir fallen dann die Sachen aus der Hand. Genau. Pass auf, was jetzt passiert. Lass locker. Halleluja. Danke, Jesus. Du musst gar nichts machen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt durch deine kreative Kraft diesen Karpaltunnel jetzt öffnest. In Jesu Namen. Danke, Herr, dass göttliche Ordnung in diesen Karpaltunnel hineinkommt. In Jesu Namen jetzt durch die Kraft des Heiligen. Halleluja. Nimm's mal runter. Nimm's mal runter. Ist schon leichter, ja? Das glaube ich. Jetzt pass auf, wir machen den richtigen Test. Mach mal so fest, du kannst hier zusammen. So wie vorher. Seht ihr das? Hey. Halleluja. Merkst du das? Amen. Und du merkst auch, dass es leicht ist, nicht mal die Schmerzen. Preist den Herrn. Amen. Gott ist der beste Operateur. Halleluja. Komm, lass uns Jesus nochmal die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Ihr Lieben, ihr dürft an Platz gehen. Halleluja, wir wollen ja auch noch Zeit haben zum Lernen und zum Aktivieren weiter. Das ist erst der Anfang. Halleluja, Gott will noch viele Wunder tun, auch während der Lehre, während der Aktivierung. Gott hat noch viel vor heute an diesem Tag. Also nehmt euren Platz ein. Bisschen weiter nach vorne. Nehmt euren Platz ein. Halleluja. Und dann geht's los. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Sohn der Herrlichkeit. In Christus gibt es weder Mann noch Frau, somit sind auch die Frauen Söhne der Herrlichkeit. Weil sie sind in Christus, sie sind im Sohn und somit sind sie Söhne der Herrlichkeit. Du bist ein Sohn der Herrlichkeit durch Jesus. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern das ist eine geistliche Position. Jetzt sagst du, ja, woher weiß ich, dass ich ein Sohn der Herrlichkeit bin? Wer sagt mir das überhaupt? Du behauptest es einfach so, ein Sohn der Herrlichkeit. Das klingt für mich so geradezu abgehoben, wie irgendwo da hinter den Bergen bei den sieben Zwergen in irgendeiner höheren Dimension, aber ich fühle mich gar nicht immer so herrlich. Viele von euch fühlen sich jeden Morgen, wenn sie aufstehen, gleich nach, wenn der Wecker klingelt und du stehst auf oder du wachst auf und du sagst sofort, wow, ich bin ein Sohn der Herrlichkeit. Die fühlen sich sofort total herrlich. Ich empfehle dir durchaus, es zu sagen übrigens, ja, zu sagen, wow, ich bin ein Sohn der Herrlichkeit. Aber ich garantiere dir, du wirst dich nicht immer so fühlen. Amen. Und deswegen ist entscheidend wichtig, weißt du, das Wort Gottes sagt, wir leben nicht durch das Fühlen, wir leben nicht im Schauen, wir leben nicht im Natürlichen, in der natürlichen Beurteilung, sondern wir leben durch Glauben, und zwar durch Glauben an das, was das Wort Gottes sagt. Amen. Wandel im Geist heißt nichts anderes als wandeln gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Das ist eigentlich Wandel im Geist. Manche Leute haben falsche Vorstellungen, wenn es heißt in Galater 5,16 sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Haben manche so die Vorstellung, okay, wandel im Geist, das heißt so viel wie, oh, wandel irgendwo da, irgendwie auf über den Wolken und wo die Freiheit grenzenlos ist und denk einfach am besten gar nichts und sei einfach irgendwo entrückt dieser Welt. Aber weißt du, es geht nicht um Entrücktsein dieser Welt. Jesus wurde Mensch, Jesus kam in diese Welt. Aber ich sage dir, wandelt im Geist heißt, wandel gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Wandel gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, dass du bist zum Beispiel. Und darum geht's ja an diesem Wochenende stark. Ja? Söhne der Herrlichkeit. Wandel gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, dass du bist. Jetzt fragst du mich, ja, wo und warum kann ich denn dem Wort Gottes einfach entnehmen und einfach so kühn behaupten jetzt, ich bin ein Sohn der Herrlichkeit. Schau, die Sache ist ganz, ganz einfach. Alles beginnt damit, dass wir dem Evangelium glauben. Als Christ, oder? Stimmen Sie mir zu. Damit beginnt Christsein. Ich war jetzt im Flugzeug von Stuttgart nach Hamburg. Neben mir saß eine Frau. Ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen. Hat sich herausgestellt, dass sie in eine evangelische Kirchengemeinde geht, ganz bei uns in der Nähe. Wir haben uns so unterhalten, so auch über Glaubensdinge. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, ja, das Entscheidende, oder weil es ging darum, sie hatte keine Klarheit, was der Unterschied zwischen Islam und Christentum ist. Ja. Obwohl sie in eine evangelische Kirchengemeinde geht, das kommt heutzutage öfters vor, dieses Problem. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, am Christentum ist, und das findet man in keiner anderen Religion, der entscheidende Punkt ist das Evangelium. Da hat sie mir natürlich zugestimmt, weil sie ist ja evangelisch. Also glaubt sie ans Evangelium. Das Problem ist nur, viele Leute haben keine klare Vorstellung davon, was das Evangelium eigentlich ist und deswegen auch keine Unterscheidung, wenn irgendwo eine Religion auf ganz anderen Dingen aufbaut als auf dem Evangelium. Und tatsächlich baut jede andere Religion auf dieser Welt auf etwas Grundlegendem anderen auf als dem Evangelium. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist das, was diejenigen haben, die auf dem Boden dieses Wortes, also dieser Bibel, des Alten und des Neuen Testaments stehen, also diejenigen, die sich Christen nennen. Sie bauen auf dem Evangelium auf. Nur manchen ist es nicht wirklich bewusst, was das Evangelium eigentlich ist. Ja, ihr war es nicht wirklich bewusst. Deswegen war es gut. Wir haben eine ganze Stunde geredet. Am Ende hat sie gesagt, wow, das war jetzt aber echt ein tolles Gespräch. Halleluja. Ich konnte sie ermutigen in ihrem Glauben, konnte ihr Fundament zeigen, auf dem sie steht und so weiter. Und das war wirklich eine gute Sache. Ja, weil es ist so wichtig, dass uns bewusst ist, was das Evangelium eigentlich ist. Wir sagen so schnell, Leute sagen, ja, ich bin evangelisch, also glaube ich an das Evangelium. Aber was ist das Evangelium? Manche denken, das Evangelium wäre Markus, Lukas, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ja. In manchen Kirchen wird er dann gelesen und sagt, so, Evangelium nach Lukas. Und dann wird gelesen, Evangelienlesung. Und das heißt einfach, es wird ein Text aus dem Evangelium gelesen. Aber in den Evangelien stehen viele Sachen drin. Zum Beispiel, in einem Evangelium steht drin, und Judas ging hin und er hängte sich. Ja? Das steht auch im Evangelium. Aber es ist nicht das Evangelium. Amen. Und es ist auch nicht dein Vorbild. Halleluja. Amen. Ja? Aber was ist das Evangelium? Ich definiere gerne das Evangelium folgendermaßen. Grundlegend. Erstmal grundlegende Definition. Grundlegend ist das Evangelium, das stellvertretend von Jesus Christus für uns vollbrachte Erlösungswerk. Grundsatz. Das stellvertretend, jedes Wort ist wichtig hier. Das stellvertretend für uns vollbrachte Erlösungswerk von Jesus Christus. Amen. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Also ist es vollbracht, dem ist nichts hinzuzufügen. Auch kein Aber. Nach dem Motto, ja, das stimmt schon, aber. Das ist der Aber-Glaube. Okay? Den haben wir aber nicht als Christen. Amen. Sondern das Evangelium ist das vollbrachte Erlösungswerk von Jesus Christus. Zweitens ist das Evangelium das stellvertretend vollbrachte Erlösungswerk von Jesus Christus für uns. Und das ist auch sehr wichtig, weil wenn es stellvertretend vollbracht ist, dann heißt es, dass in jedem einzelnen Schritt des Erlösungswerkes, und das schauen wir uns jetzt gleich an, in jedem einzelnen Schritt des Erlösungswerkes, das Jesus vollbracht hat, er es stellvertretend für dich vollbracht hat. Das heißt, wenn du dich damit identifizierst, was er vollbracht hat durch Glauben, dann gehört es dir. Amen. Dann warst du mit dabei. Dann bist du mit da hineingenommen. Und ihr Lieben, jetzt komme ich zur Definition von Glauben an das Evangelium. Glauben an das Evangelium heißt nicht einfach, ja, okay, ich glaube, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren gelebt hat und ich glaube, dass er ans Kreuz gegangen ist und ich glaube, dass er auferstanden ist. Das ist schon sehr gut, wenn du das glaubst, ja, dass es passiert ist und dass es so ist und ich glaube, dass Jesus im Himmel ist und dass er wiederkommen wird. Das ist Glaubensbekenntnis. Aber Glauben im Sinne wirklich des Verbes Glauben, also des Tunwortes Glauben, heißt, ich identifiziere mich mit all dem, was Jesus Christus für mich getan hat, weil er hat es stellvertretend getan. Wenn er es stellvertretend getan hat, bedeutet es, er will, dass wir uns damit identifizieren. Amen? Okay, wie sieht es jetzt praktisch aus? Ganz einfach. Als Jesus Christus Wir könnten jetzt verschiedene Stationen des Erlösungswerkes aufmachen. Ich habe übrigens ein neues Buch geschrieben, das ist an Weihnachten rausgekommen, gibt es am Büchertisch, kann ich euch sehr empfehlen. Das heißt Im Zentrum der Herrlichkeit. Im Zentrum der Herrlichkeit, das ist mein fünftes Buch. Und ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich das tiefgehendste und entscheidendste Buch ist, das ich bisher geschrieben habe. Es sind auch viele, viele starke Zeugnisse drin, bis hin zu Totenauferweckung und so weiter. Aber es geht wirklich um dieses Zentrum der Erlösung, um dieses Zentrum der Herrlichkeit. Und in diesem Buch schreibe ich unter anderem, im Zentrum der Herrlichkeit sind all die Stationen des stellvertretenden Leidens von Jesus Christus für uns beinhaltet, ebenso wie seine Auferstehung und wie seine Verherrlichung. Das heißt, ich nehme jetzt gleich eine Station raus, ich kann jetzt nicht alle Stationen, da kannst du das Buch lesen, lehren heute, aber die erste entscheidende, für uns entscheidende Station ist, er wurde gekreuzigt. Sind wir uns einig? Amen. Er wurde gekreuzigt. Er wurde stellvertretend für uns gekreuzigt. Und deswegen kann Paulus sagen, jetzt kommt das Entscheidende, ich bin mit ihm mitgekreuzigt. Amen. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Er hat es vollbracht. Und wir sind mit hineingenommen, mitgekreuzigt. Ja, was wurde jetzt mitgekreuzigt? Bin ich mitgekreuzigt? Wo? Habe ich Wundmale? Was ist los? Mitgekreuzigt. Worauf bezieht sich das? Amen. Sehr gut. Halleluja. Sie hat es gesagt. Es bezieht sich auf das alte Leben. Es bezieht sich auf die gefallene Schöpfung, auf die gefallene Natur des Menschen. Deine alte gefallene Natur wurde mitgekreuzigt. Mit Christus. Amen. Und wie viele von euch glauben, dass Kreuzigung eine todsichere Sache ist? Okay. Das heißt, du bist nicht nur mit ihm gekreuzigt, sondern du bist auch mit ihm gestorben. Amen. Dein altes Leben ist mit Christus gestorben. Es gibt es nicht mehr. Wenn du das Evangelium glaubst. Du musst es glauben. Das heißt, du musst dich identifizieren. Du musst sagen, okay. Mitgekreuzigt, wie Paulus gesagt hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 2, Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Du identifizierst dich dem alten Leben nach mit Christus am Kreuz. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Du bist auch, sagt Paulus in Römer 6, Vers 4, du bist auch mit ihm begraben. Also das alte Leben ist nicht nur gekreuzigt und getötet, sondern es ist auch begraben. Amen. Das heißt, ich empfehle dir, es nicht wieder auszugraben. Amen. 1,80 unter der Erde. Mit ihm begraben. Das heißt, erledigt, aus den Augen, aus dem Sinn. Mit ihm begraben. Halleluja. Aber Jesus wurde nicht nur begraben. Das ist ja nur die erste Hälfte des Erlösungswerks, wenn überhaupt. Das nächste, was passiert ist, nachdem er begraben wurde, ist, er ging ins Totenreich. Amen. Im Totenreich wurde er mit dem Teufel konfrontiert. Und der Teufel dachte, jetzt habe ich ihn. Weil verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Amen. Der Sünder hängt am Kreuz, nicht der Gerechte. Ja, Jesus hing am Kreuz als der Sünder. Er wurde für uns zur Sünde. Wieder eine Identifikation. Damit wir durch ihn, 2. Korinther 5, 21, was werden? Die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Halleluja. Mit anderen Worten, wir wurden gerechtfertigt. Und jetzt pass auf, du wurdest gerechtfertigt mit ihm. Weil auch er musste gerechtfertigt werden. 1. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, er wurde, und das bezieht sich auf das Totenreich, auf die Konfrontation mit dem Teufel. Angesichts des Teufels, der sagte, jetzt habe ich ihn, kam der Vater durch seinen Geist und rechtfertigte ihn im Geist, heißt es. Gerechtfertigt im Geist. Jesus wurde gerechtfertigt im Geist. Amen. Und wir mit ihm. Römer 3, 23, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren durch den Sündenfall, aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen. Wo wurdest du erlöst von der Sünde? Du wurdest erlöst von der Sünde in dem Moment, wo Jesus Christus vor 2000 Jahren im Totenreich angesichts des Teufels vom Vater im Himmel gerechtfertigt wurde. Und wo vor allen Dämonen klar kundgetan wurde, dieser ist gerecht. Er war Sünde, aber der Vater hat ihn gerecht gesprochen. Du warst Sünde, aber der Vater hat dich gerecht gesprochen. Amen. Halleluja. Das ist ein Grund, uns zu freuen. Amen. Halleluja. Weißt du, was ich dir jetzt predige, ist dir wahrscheinlich nicht völlig neu. Aber ich sage dir, hätte ich vor 550 Jahren gepredigt, wäre es absolut revolutionär gewesen. Amen. Weil, und da möchte ich ein bisschen kurz euch darauf hinweisen, dieses Evangelium, dieses volle Evangelium des stellvertretenden Erlösungswerks von Jesus, und wir sind gerade erst beim ersten Schritt, wir sind noch nicht durch, ja, aber dieses volle Evangelium ist tatsächlich am Anfang der Kirchengeschichte geoffenbart worden, den Aposteln, ja, sehr stark aufgeschrieben durch den Apostel Paulus, muss man sagen. Er hat ja einen großen Teil des Neuen Testaments, jedenfalls der Briefe, geschrieben. Ja, und da ist das Evangelium ganz klar zum Ausdruck gebracht. Es wurde geoffenbart in der ersten Generation von Christen, aber es ging tatsächlich im Laufe dessen, was wir jetzt kirchengeschichtlich das Mittelalter nennen, es ging verloren. Und je nachdem, es gibt auch heute noch in der Welt, gibt es Kirchen mit unterschiedlichen Traditionen. Und ich sage mal so, je nachdem, wo sie stecken geblieben sind, in dem Prozess der Wiederentdeckung und der Wiederherstellung des Evangeliums, je nachdem, leben sie. Ja? Es gibt Kirchen, bei denen ist die Reformation nie angekommen. Amen. Somit leben sie immer noch in dem Bewusstsein. Ich sage nicht, dass bei allen Kirchenmitgliedern es dann so ist, aber manche, die wirklich dann nach der Tradition dieser Kirche, ich will jetzt da keine nennen, welche das jetzt sein könnte, will ich auch nicht drüber spekulieren, aber es gibt es auf jeden Fall auf der Welt, die leben einfach nach dem Motto, okay, ich muss gucken, dass ich Gott gefalle und hoffentlich reicht es am Ende. Weil ich bin ein Sünder und jetzt muss ich gucken. Ja? Und darin unterscheiden sie sich dann tatsächlich in praktisch nichts von den Moslems, die genau das gleiche Leben haben. Ja, okay, ich versuche bestimmte Dinge, ich probiere bestimmte Dinge, ich halte mich an bestimmte Regeln. Ja, bei den Moslems sind vor allen Dingen 5 Dinge, die sie im Laufe ihres Lebens erledigen sollten. Und dann hoffe ich, nicht, dass ich sicher bin, sondern dann hoffe ich, dass es irgendwie reicht. Das war der Zustand der Christenheit, bevor dieser erste Teil des Erlösungswerkes von Jesus wiederhergestellt worden ist in der Kirchengeschichte. Müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Für uns jetzt, auch hier im evangelisch geprägten Hamburg natürlich, ist es ja schon so allgemeingut eigentlich, dass man sagt, ja, nicht durch Werke, sondern durch Glauben und so weiter. Aber es musste wiederhergestellt werden. Schau, hier haben wir diese Tabelle, habe ich da gemacht. Das ist die erste Zeile dieser Tabelle. Ja, die Wiederherstellung aller Dinge. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben übrigens. Das heißt, die Wiederherstellung aller Dinge. Hier gibt's auch am Büchertisch so ein schmaleres Büchlein. Ein prophetisch, kirchengeschichtlich prophetisches Buch über die Zeit, in der wir jetzt leben. Und hier sehen wir den ersten Teil des Evangeliums, sozusagen die erste Wahrheit, die nach einer Phase der Verschüttung des Evangeliums wiederhergestellt wurde. Und ich sage damit nicht, dass Gott während des Mittelalters nicht gewirkt hat oder so. Es gab starke Männer und Frauen Gottes im Mittelalter, die stark Gott erlebt haben. Da gab es Mönche, die sind geschwebt im Geist und da gab es gewaltige Wunder und alles und so weiter. Ich spreche jetzt einfach von der Offenbarung des Erlösungswerkes von Jesus. Ja, davon spreche ich. Ja. Und ich glaube, dass es essentiell ist, wenn wir wirklich gemäß dem leben wollen, was Gott in dieser Zeit für uns hat, dass wir wirklich ein Verständnis davon haben, von dem, was ich das volle Evangelium nennen würde. Ja. Und der erste Teil dieses vollen Evangeliums, der wiederhergestellt werden musste, ganz dringend, wurde wiederhergestellt, unter anderem durch einen Mann, Martin Luther. Ja. Einer von vielen anderen natürlich damals, aber der bekannteste sicherlich. Also Kirchengeschichte, könnt ihr übrigens da hinten, könnt ihr das auch noch sehen da oder ist es zu weit da drüben? Könnt ihr noch sehen? Okay. Kirchengeschichte, der kirchengeschichtliche Abschnitt ist die Reformation im 16. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert wurde diese Wahrheit, die Wahrheit steht ganz vorne, nämlich die Wahrheit, dass wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben allein. Das heißt, indem wir uns identifizieren, dass Jesus gerechtfertigt wurde im Geist, indem wir uns identifizieren mit seinem Erlösungswerk, wurden wir gerechtfertigt. Die dritte Spalte ist die Spalte Erlösungswerk. Das heißt, da die Wahrheit ist gerechtfertigt aus Glauben. Das Erlösungswerk ist gekreuzigt und gerechtfertigt im Geist. Das habe ich euch gerade weitergegeben. Okay? Und uns damit zu identifizieren bedeutet, diesem Teil des Erlösungswerkes, des Evangeliums zu glauben. Amen. Aber damit war es noch nicht zu Ende. Jesus blieb ja nicht im Totenreich und sagte, huhu, ich bin gerechtfertigt, Halleluja, mir geht's gut. Sondern, nachdem er gerechtfertigt wurde im Geist, was ist mit ihm passiert? Auferstanden, sag mal, auferstanden. Halleluja, jetzt haben wir ja bald Ostern, Halleluja. Preis den Herrn, er ist auferstanden. Auferstanden zu einem neuen Leben. Und die Bibel sagt, auch hier wieder ganz klar, wir wurden, nimm als Beispiel Epheser 2, Vers 6, wäre eine Bibelstelle dafür, wir sind mit auferweckt worden. Mit auferweckt. Mit. Das Wort mit ist immer entscheidend. Mit bedeutet, du warst dabei. Du wurdest mitgekreuzigt, mitbegraben, mitgerechtfertigt und du bist mit auferstanden zu einem neuen Leben. Ja, du kannst es zusammengefasst findest du es, wenn du den ganzen Römer 6, Vers 4 liest. Ja, diesen Vers, ich lese ihn euch mal kurz vor. Da heißt es dann, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. In der Taufe wird es symbolisiert. Die Taufe, ja, untertauchen. Deswegen durch Untertauchen, ja. Weil durch Untertauchen wird symbolisiert in den Tod. Der alte Mensch in den Tod. So, das ist mit ihm begraben. Und dann heißt es, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, wir sind nicht nur gerechtfertigt worden, wie es Martin Luther erkannt hatte, sondern wir haben auch ein komplett neues Leben bekommen. Amen. 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das war zur Zeit Luthers noch nicht so klar. Für ihn war schon revolutionär genug, dass er gesagt hat, okay, ich bin gerechtfertigt, allein durch Glauben. Egal, was ich getan habe, ich bin gerechtfertigt. Halleluja. Das neue Leben kam noch nicht ganz so stark hervor, wie man übrigens auch in seinem eigenen Leben sehen kann und studieren kann, wenn man seine Biografie liest. Ja, er hat zum Beispiel üble Schriften gegen die Juden verfasst und so weiter. Ja, da kannst du nicht viel vom neuen Leben sehen. Amen. Warum? Weil er das neue Leben in seiner vollen Dimension noch gar nicht erfasst hatte. Er hatte die revolutionäre, für die damalige Zeit revolutionäre und für ihn persönlich absolut befreiende Erkenntnis erfasst, hey, allein durch Glauben bin ich gerecht gemacht. Aber ich sag dir, etwas Zweites ist wichtig. Allein durch Glauben an das Erlösungswerk hast du ein neues Leben in Christus. Amen. Und wenn du es nachliest in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Wenn du dieses Wort neu da studierst, werde ich vielleicht morgen im Gottesdienst, wir haben ja morgen noch Gottesdienst hier, morgen Vormittag, werde ich vielleicht noch näher darauf eingehen, aber dieses Wort neu, kainos im Griechischen gibt es verschiedene Worte für neu, und dieses kainos, neu, ist wirklich vollkommen neuartig, vollkommen außergewöhnlich, vollkommen auch übernatürlich, wunderbar, dem Alten überlegend, eine völlig neue Art zu leben, eine neue Dimension. Gottes Art zu leben ist unser Leben geworden. Halleluja. Und diese Realität wurde in der Kirchengeschichte, tatsächlich, das hast du wieder ganz rechts drüben, in der Kirchengeschichte wurde diese Realität vor allen Dingen in den Erweckungsbewegungen im 17. bis 19. Jahrhundert wiederhergestellt. Ja, woher kommt übrigens nur zum Ding, ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber zur Information nebenher, woher kommt eigentlich dieser Begriff Wiederherstellung aller Dinge? Das ist Apostelgeschichte 3, Vers 21. Ja? Da spricht Petrus prophetisch und er sagt, Jesus wird so lange im Himmel bleiben und nicht zurückkommen, ja, weil er wird ja wiederkommen. Amen. Wie viele von euch erwarten, dass Jesus wiederkommt? Halleluja. Amen. Aber bevor er wiederkommen wird, hat Petrus prophezeit, er wird im Himmel bleiben, bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Und zur Wiederherstellung aller Dinge gehört ganz sicher die Wiederherstellung des Glaubens an das volle Evangelium. Amen. Zur Wiederherstellung aller Dinge gehört auch Habakuk 2, Vers 14, wo es heißt, am Ende der Zeit wird die ganze Erde davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Nicht nur so wie in Jesaja 6, wo es heißt, die ganze Erde ist erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Das ist so, das kannst du sehen. Wenn du rausschaust, die Sonne siehst, die Bäume siehst, dann sagst du, wow, die Herrlichkeit Gottes ist in der ganzen Welt. Die Herrlichkeit Gottes kannst du sehen in der Schöpfung. Aber nicht die ganze Welt, nicht alle Menschen haben bereits eine Konfrontation mit der realen Herrlichkeit Gottes erlebt. Sie haben sie noch nicht erkannt. Sie haben sie noch nicht gesehen. Sie haben sie noch nicht erlebt. Aber der Prophet Habakuk unter anderem sagt, dass bevor das Ende der Zeit kommt, also bevor Jesus wiederkommt, mit anderen Worten, wird diese ganze Welt eine Konfrontation mit der Herrlichkeit Gottes erleben. Halleluja. Damit ist nicht garantiert, dass sie sich alle bekehren werden, das ist immer noch ihre freie Entscheidung, aber sie werden eine Konfrontation haben mit der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt sage ich dir was, damit das passieren kann, ist ein wesentlicher Schlüssel, dass die Gemeinde das volle Evangelium entdeckt, wiederentdeckt, glaubt, das heißt sich damit identifiziert und gemäß dieser Realität lebt. Deswegen bist du hier an diesem Wochenende. Ja. Amen, deswegen bist du hier. Damit im Ergebnis, weißt du, dieses Wochenende geht nicht darum, dass du im Ergebnis sagst, wow, so eine tolle Botschaft, ich bin ein Sohn der Herrlichkeit, wie wunderbar, so schön und alles bleibt beim Alten. Nein, sondern du bist hier, damit du erkennst, wer du bist und damit du aufgrund dessen, wer du bist, in einer völlig neuen Dimension diese Welt veränderst, beziehungsweise genauer gesagt, eine Konfrontation der Welt mit der Herrlichkeit Gottes durch dich herbeiführst, wo immer du hinkommst. Somit ist es durch die Söhne der Herrlichkeit, durch die am Ende Habakuk 2, Vers 14 erfüllt werden wird. Deswegen ist es so wichtig in dieser Zeit, dass wir die Söhne der Herrlichkeit trainieren und hervorbringen und dass du in deinem Bewusstsein gebaut wirst. Weil wie viele von euch wollen, dass Jesus möglichst bald wiederkommt? Wie viele von euch wollen, dass diese ganze Welt wirklich möglichst schnell und möglichst bald eine komplette Konfrontation mit der Herrlichkeit Gottes erlebt? Amen. Also dann müssen wir hervorkommen. Und damit wir hervorkommen, müssen wir zuallererst zurück zum Evangelium. Schau, alle revolutionären Bewegungen der Kirchengeschichte der letzten 500 Jahre sind letztendlich darauf zurückzuführen, dass ein Teil des Evangeliums, der vorher verschüttet war, wieder entdeckt worden ist. Die ganzen Erweckungen im 16. Jahrhundert, ja, das war ja nicht nur Luther, da waren ja auch die Täufer damals, die Mennoniten und so weiter, ja, waren die Reformierten und so weiter, diese ganzen Erweckungen, die damals waren. Und genauso die Erweckungsbewegungen im 17. bis 19. Jahrhundert, manche nennen es die evangelikale Erweckung oder wie auch immer du es nennen willst, auf jeden Fall war im Zentrum neues Leben durch Jesus Christus. Amen. Real neues Leben. Du bekehrst dich und dann bist du anders. Amen. Bei Luther war es noch möglich, du bekehrst dich, erkennst, dass du gerechtfertigt bist und lebst weiter so wie bisher und freust dich daran, dass du trotzdem gerecht bist. Das ist, reicht gerade so aus, um in den Himmel zu kommen, aber mehr nicht. Okay? Amen. Aber Gott will nicht nur, weißt du, Gott führt dich nicht zu sich, damit du einfach nur irgendwann mal sagen kannst, okay, ich habe meine Freifahrkarte für den Himmel gelöst, ich komme in den Himmel. Nein, wenn Gott dich noch hier hat auf dieser Erde, dann will er noch was durch dich verändern auf dieser Erde. Amen. Dann will er etwas hervorbringen von sich selber auf dieser Erde durch dich. Halleluja. Sonst könnte er dich gleich hochnehmen. Weißt du, du bist ja bekehrt. Du hast ja Jesus. Also, warum bist du überhaupt noch hier? Amen. Paulus hat ja gesagt, wäre viel besser, wenn ich abscheiden würde, wäre ich beim Herrn, wäre super. Aber was sagt er dann? Er sagt dann, nein, um euretwillen ist gut, dass ich noch da bin. Und genauso ist es bei dir. Um der Menschen in der Welt willen ist gut, dass du noch da bist. Und dass du offenbar wirst in dieser Zeit als ein Sohn der Herrlichkeit. Bei Römer 8, Vers 19 heißt es, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Die Welt da draußen wartet auf Leute wie dich, die erkannt haben, wer sie sind. Nach diesem Wochenende mehr als je zuvor. Amen. Sie warten auf dich. Halleluja. Okay, das ist der zweite Punkt. Erlösungswerk ist begraben und auferweckt. Ja, du bist mit ihm begraben und auferweckt zum neuen Leben. Römer 6, Vers 4. Und die zweite Spalte nur kurz, darauf kann ich jetzt auch nicht näher eingehen, findest du auch ausführlich in meinem Buch, die Wiederherstellung aller Dinge, aber nur ganz kurz. Die zweite Spalte bezieht sich auf Apostelgeschichte 2, Vers 19, wo Petrus von drei Zeichen gesprochen hat, und zwar Blut, Feuer und Rauchdampf. Und ich glaube, man kann diese Zeichen prophetisch deuten, auch in Bezug auf die Wiederherstellung aller Dinge. Das erste Zeichen, das Blut, wird wiederhergestellt in dem Moment, wo wir erkennen, was uns durch das Blut von Jesus erkauft worden ist. Und somit bezieht sich das Blut auf die Rechtfertigung und das neue Leben in Christus. Deswegen ist das Zeichen, das erste Zeichen des Blutes, glaube ich, wurde wiederhergestellt bis zum 17. bis 19. Jahrhundert, wurde dieses Zeichen des Blutes gegeben, sozusagen. Ja, die Power des Blutes. Ja. Du kennst die Lieder, singen wir ja auch, ne? die besingen, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. Ja, also da ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Amen. Das Zeichen des Blutes. Wofür ist das Blut da? Das Blut ist dafür da, um dir neues Leben zu geben, weil das Leben ist im Blut. Jesus gab sein Blut hin in den Tod, damit du neues Blut, sprich Leben, haben kannst. Amen? Okay. Aber mit der Auferstehung von Jesus war das Erlösungswerk noch nicht beendet. Amen? Frage, wann war deiner Meinung nach das Erlösungswerk von Jesus beendet? Nach dem Himmel. Amen. Sie sagt, mit Pfingsten. An Pfingsten war das Erlösungswerk von Jesus erst wirklich beendet. Warum? Weil erst an Pfingsten mit dem Kommen des Heiligen Geistes hat für uns das Erlösungswerk wirklich einen Unterschied gemacht. Ja? Stell dir mal vor, Jesus wäre zwar auferstanden, aber es wäre nicht weitergegangen. Stellen wir uns vor, er würde tatsächlich heute noch körperlich über diese Erde gehen. Das wäre super und wäre sicher auch interessant. Aber ich sage dir, es würde dich nicht zu einem Sohn der Herrlichkeit machen. Wir wären noch kein bisschen weiter, als die Jünger waren, als Jesus über diese Erde ging. Sie sind ihm gefolgt. Wenn die Menschen die Kraft Gottes erleben wollten, mussten sie da sein, wo Jesus war. Sonst nirgends. Er hat gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, zu seinen Lebzeiten hatten die Heiden sowieso keine Chance. Die einzige war die syrophönizische Frau, die sich so reingeschlichen hat. Ja. Durch ihre Schlauheit hat sie sich was abgeholt, ja, von den Brotkrumen, die vom Tisch fallen und so weiter. Ja. Aber ansonsten war Jesus nur gesandt zum Volk Israel. Das heißt, wir hätten als Heiden, wir sind ja alle Heiden eigentlich, also die meisten wahrscheinlich von uns, oder sind Juden im Raum? Okay. Halleluja. Irina betont immer, dass ihre Großmutter eine geborene Rosenthal war. Das heißt, da muss jüdisches Blut in der Familie sein. Wir wissen nicht, war es ein 16., ein 32. oder wie viel auch immer. Aber immer wenn ich frage, sind Juden im Raum, dann sagt sie. Okay. Halleluja. Aber die meisten von uns sind schlichtweg ursprünglich Heiden, und das Evangelium wäre nie zu den Heiden gekommen, wäre Jesus nur auferstanden. Nein, er musste weitergehen, und tatsächlich ist es kirchengeschichtlich so, die nächste Realität, die wiederhergestellt wurde in der Kirchengeschichte, war tatsächlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, das ist der dritte Punkt. Und das wissen wir natürlich, die Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, das war die Wiederherstellung, und jetzt pass gut auf, was ich sage, die Wiederherstellung der Realität, dass wir als Christen mit dem Heiligen Geist gesalbt sind durch Glauben. Das ist so entscheidend, weil manche Christen machen aus der Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine reine Gefühlssache. Und ich hab gesehen, wie für Leute gebetet wird und gesagt wird, wenn Leute sagen, ja, ich möchte auch gern die Erfüllung des Heiligen Geistes mit dem Zeichen in neuen Sprachen zu reden. Und dann beten Leute für Leute und sagen, okay, dann bete ich für dich, Shakarabarada, fülle ihn mit dem Heiligen Geist. Und hinterher sagen sie dann, und, irgendwas? Dann sagt er, nö, nix. Dann, okay, Pech gehabt, war nix. Hat nicht funktioniert, lass weiter beten. Ja. Und dann laufen Leute über Jahre rum und denken, sie können die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht empfangen. Ich sag dir, du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt durch Glauben. Das Wort Gottes sagt in Lukas 11, Jesus lehrt es ganz klar, er sagt, wenn wir als seine Kinder, als die Kinder des Vaters im Himmel, den Vater im Himmel um ein Brot bitten, dann wird er uns nicht einen Stein geben. Und wenn wir ihn um ein Ei bitten, wird er uns nicht ein Skorpion geben. Und dann sagt er, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die 5 Jahre dafür beten. Nein, die ihn bitten. Amen. Also wenn ich für Leute bete, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit dem Zeichen in neuen Sprachen zu beten, dann bete ich anders. Dann sage ich so, lieber Bruder, ja, also nein, bleib ruhig sitzen. Ich weiß, du bist schon mit dem Heiligen Geist erfüllt, Halleluja. Aber ist gut. Dann sage ich, schau, wir stellen uns auf Lukas Kapitel 11. Wir sagen jetzt, wir bitten den Heiligen Geist, dass er kommt und du möchtest, dass dein Sprachzentrum übernommen wird mit dieser Fähigkeit, in neuen Sprachen zu beten. Gib ihm die Kontrolle über dein Sprachzentrum und sag, Vater, ich bitte dich darum, dass du mir die Erfüllung mit deinem Heiligen Geist gibst, inklusive der Kontrolle über mein Sprachzentrum. Und dann lasse ich die Person das bitten, gemäß Lukas 11, ja, dass sie persönlich das bittet und sagt, okay, Vater, darum bitte ich dich. Und dann sage ich so, und jetzt aufgrund dieses Gebetes und aufgrund der Bibelstelle in Lukas 11, des Wortes Gottes, spreche ich dir jetzt zu und setze den Heiligen Geist frei in deinem Körper, über dein Sprachzentrum, in Jesu Namen. Und dann, pass gut auf, und das ist Glaube, dann laufe ich nicht weg und sage, schauen wir mal. Oder dann sage ich, fühlst du irgendwas? Und ja, nix. Nein, sondern was sage ich? Dann sage ich so, jetzt machst du deinen Mund auf und beginnst zu sprechen. Amen. Und er spricht schon, Halleluja, Amen. Ja, super. Aber ich sage dir was, ehrlich, und das ist nicht, weil ich mich irgendwie groß machen will, sondern einfach, um dir zu beweisen, dass das Wort Gottes funktioniert. Ich habe noch nie für jemanden gebetet, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass er die Fähigkeit, in Sprachen zu reden, empfängt, der es nicht empfangen hätte, und zwar sofort. Warum? Weil ich nicht locker lasse, bis er seinen Mund geöffnet hat. Ja, manche sind ein bisschen zögerlich, die wollen ihren Mund nicht öffnen, bevor sie irgendwas fühlen. Ich sage, du musst nichts fühlen, sondern du öffnest deinen Mund im Glauben. Du hast gebeten im Glauben und jetzt öffnest du deinen Mund im Glauben, dass du empfangen hast. Bumm! Und dann fangen sie an. Und dann sage ich, so, und jetzt machst du dir keine Gedanken und überlegst dir, oh, könnte das echt sein? Oh, nur 3 Silben, was ist das? Bei mir waren es am Anfang auch nur 3 Silben oder 4. Ich weiß noch, wie ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, nach Hause ging, unter die Dusche stand und dann schabarababa. Und dann dachte ich, das kann niemals von Gott sein, dachte ich. Das, so dieses Gebrabbel, das ist, plötzlich klang das für mich total unecht. Im Gottesdienst klang es total echt und passend und ja, alle haben in Sprachen gebetet und es war alles passend. Aber zu Hause unter der Dusche plötzlich, boah, ist das wirklich echt? Und weißt du, und dann gebe ich ihn schon mit auf den Weg und sage, wenn das bei dir kommt, dann sprich einfach weiter in Sprachen. Öffne deinen Mund weiter, geh nicht auf deinen Verstand, sprich weiter und es wird sich erweitern. Und zuerst sind es 2 Silben, 3 Silben, 5 Silben. Und irgendwann mal sagt Paulus, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Mit anderen Worten, er wird dir Sprache um Sprache geben, unterschiedliche Sprachen, Kampfsprachen, Lobpreissprachen, Gebetssprachen, Auferbauungssprachen, was auch immer, unterschiedliche Sprachen, je länger du sprichst einfach. Weil es ist durch Glauben. Sag mal durch Glauben. Halleluja. Diese Realität wurde wiederhergestellt in der Pfingstbewegung und später charismatische Bewegung im 20. Jahrhundert. Und das Zeichen, logischerweise, wofür steht das, oder was ist das Zeichen für den Heiligen Geist? Feuer. Feuer. Sag mal Feuer. Feuer. Ja, Halleluja. Und was hat Petrus gesagt? 3 Zeichen, Blut und Feuer ist das 2. Zeichen. Wiederherstellung des 2. Zeichens im 20. Jahrhundert. So, und jetzt kommt logischerweise das 3. Zeichen. Logischerweise, wir sind noch nicht am Ende. Weil weißt du, das Erlösungswerk von Jesus, wie ich schon sagte, war nicht beendet, als er von den Toten auferstand. Es reicht bis Pfingsten, aber bevor Pfingsten kam, kam noch etwas weiteres. Was kommt vor Pfingsten im Kirchenkalender? Himmelfahrt, Auferstehung, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Himmelfahrt 10 Tage vor Pfingsten. Amen, genauso steht es in der Bibel. Das heißt, Jesus, bevor er überhaupt den Heiligen Geist auf die Erde schicken konnte, weil der Heilige Geist kommt nicht nur von Jesus, sondern er kommt auch vom Vater, bevor Jesus den Heiligen Geist auf die Erde schicken konnte, musste er auffahren in den Himmel. Amen. Wohin ist er aufgefahren? Die Bibel sagt es ganz genau. Die sagt genau, wohin er aufgefahren ist, nämlich zur Rechten Gottes. Und er sagt, in dieselbe Herrlichkeit, die er vorher hatte, bevor er auf die Welt kam. Das sagt dann Johannes 17, 22. Ja? Dieselbe Herrlichkeit, die er wieder sich genommen hat, als er in den Himmel auffuhr, die hat er uns gegeben. Jetzt habe ich schon vorgegriffen, weil das ist der letzte Teil des Evangeliums. Weil die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 6, ich hatte vorher schon den ersten Teil zitiert, er sagt, Paulus spricht da, er sagt, wo sind wir? Epheser 2, Vers 6. Er sagt, er hat uns mit auferweckt. Okay, das war der erste Teil. Mit auferweckt, das ist hier das zweite, die zweite Spalte. Mit auferweckt zu neuem Leben. Aber dann sagt er noch was. Er sagt, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Amen. Das heißt, als Jesus aufgefahren ist in den Himmel, sind wir im Geist mit ihm aufgefahren. Sagst du, Moment, ich bin ja noch hier. Ich sage im Geist. Was heißt im Geist? Im Geist heißt, das Wort Gottes sagt es, ich glaube es, es ist eine Realität des Glaubens. Amen. Durch Glauben versetzt an himmlische Orte. Hier haben wir den vierten Teil des Evangeliums. Die Wahrheit ist, versetzt in die Herrlichkeit aus Glauben. Also manchmal fragen mich Leute, die eins meiner Bücher gelesen haben, mein erstes Buch heißt zum Beispiel Reise in die Herrlichkeit. Ja, und dann sagen sie, ja, wie komme ich denn jetzt in dieses Herrlichkeitsleben hinein? Und dann sage ich, lies nochmal nach in meinem Buch. Da steht es nämlich drin. Du kommst hinein durch Glauben an die Tatsache, dass du schon da bist. Du bist schon da. Amen. Sag mal, ich bin schon da. Oder wie von euch wären einig mit mir, dass sie bereits mit Christus gekreuzigt sind? Das ist schon erledigt. Wie von euch sind einig, dass ihr altes Leben mit ihm begraben ist? Okay, wie von euch sind einig, dass sie mit auferweckt worden sind zu einem neuen Leben? Okay, und dann musst du genauso einig sein, gemäß dem Wort Gottes, dass du mit ihm versetzt bist an himmlische Orte, sprich in die Herrlichkeit des Vaters. Deswegen konnte Jesus sagen in Johannes 17, 22, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und dann sagt er in Vers 23 oder Vers 24, sagt er, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, da sind, wo ich bin. Wo ist Jesus jetzt? Im Himmel, zur Rechten des Vaters, in der Herrlichkeit. Ja, Johannes hat ihn gesehen in Offenbarung 1. Ja, die ganze Vision mit den Haaren weiß wie Wolle und dem Gürtel und den Füßen gleich glänzendem Erz und dem weißen Gewand und der Stimme wie das Rauschen vieler Wasser und das zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund herauskommt und so weiter. Der verherrlichte Christus. Und die Bibel sagt, mit ihm bist auch du verherrlicht. Deswegen steht etwas ganz Gewaltiges in Römer 8, Vers 29 bis 30. Das haben auch viele nicht im Blick. Es ist eine meiner Lieblingsstellen im Römer 8. Nein, im Neuen Testament oder wie auch immer. Es ist ja eine meiner Lieblingsstellen. Ich habe viele Lieblingsstellen. Aber in Römer 8 stehen viele geniale Sachen, aber das ist super genial. Römer 8, Vers 29 heißt es, denn die er vorher erkannt hat, also dich, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist 1. Johannes 4, Vers 17. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Okay, er hat dich vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und dann sagt er, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das ist der erste Aspekt des Evangeliums. Er hat dich mit ihm gerechtfertigt. Er hat dich vorherbestimmt, seinem Bilde gleichförmig zu sein. Das ist der zweite Aspekt des Evangeliums. Das heißt, er hat dich bestimmt für das neue Leben, das Christusleben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Paulus bleibt ja nicht stehen, Galater 2, 19, indem er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, sondern er sagt ja weiter, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Oder du kannst da übersetzen, Christus lebt mich. Ja? Halleluja. Du bist eins mit ihm. Und jetzt geht's aber weiter. Jetzt sagt er, die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und jetzt kommt das Gewaltige. Jetzt sagt er nämlich, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Diese hat er verherrlicht. Diese hat er verherrlicht. Nicht wird er verherrlichen. So leben wir oft als Christen. Er wird mich verherrlichen. Oh, und dann, wenn dann jemand stirbt, dann steht er auf der Todesanzeige, ja, er ist jetzt in der Herrlichkeit Gottes. Und ich sage manchmal so schön, ihr Lieben, wenn er nicht vorher schon in der Herrlichkeit Gottes war, dann ist er jetzt auch nicht da. Das ist so, weil wenn er vorher nicht erlöst war, nicht neues Leben hatte, dann hat er es jetzt auch nicht, weil es ist dem Menschen gegeben, einmal zu leben, einmal zu sterben und dann das Gericht. Himmel oder Hölle, Herrlichkeit oder Hölle. Amen. Wenn du aber das neue Leben hast, hier auf dieser Welt, dann gilt für dich das, was Paulus sagt, die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch mit verherrlicht. Amen. Das heißt, du bist schon da. Unser ganzes Seminar hier heute an diesem Tag beginnt mit dem Punkt, ich bin schon da. Jetzt kannst du eigentlich nach Hause gehen. Ne? Amen. Nein, jetzt kannst du nicht nach Hause gehen, weil jetzt geht's erst los. Der Punkt ist nur, es geht los an dem Punkt, wo du erkennst, ich bin schon da. Da geht's los. Halleluja. Und als Christ bist du nicht mehr dafür bestimmt, zu arbeiten und dich abzumühen, um in irgendetwas hineinzukommen, sondern du lebst aus der Dimension, es ist vollbracht. Das nennt man Glauben. Du identifizierst dich damit. Und übrigens nur der Vollständigkeit halber, das ist das dritte Zeichen. Rauchdampf. Blut, Feuer und Rauchdampf. Wofür steht Rauchdampf? Herrlichkeit. Amen. Der Tempel wurde erfüllt. Amen. Mit Rauch. Jesaja 6. Was war das? Der Rauch der Herrlichkeit Gottes. Amen. Das dritte Zeichen ist der Rauchdampf. Und ich glaube, wir leben jetzt, das kannst du recht sehen, wir leben jetzt in dieser Zeit der, ich nenne es die Herrlichkeitsbewegung. Das ist das, was Gott jetzt seit eigentlich Anfang des 21. Jahrhunderts, es hat wirklich in den Nullerjahren begonnen, dass er begonnen hat, mehr und mehr zum Leib Christi zu sprechen über die Dimension der Herrlichkeit Gottes. Davor, ich erinnere mich dran, in den 90er Jahren, da haben wir das Wort Herrlichkeit auch schon gekannt und da haben wir Lieder gesungen über die Herrlichkeit Gottes. Aber für uns war die Herrlichkeit einfach so ein Begriff irgendwie, okay, Gott ist herrlich, Gott ist irgendwie super groß. Oder wir haben, wenn wir irgendwie eine gute Atmosphäre gespürt haben im Gottesdienst, dann haben wir gesagt, ah, die Herrlichkeit des Herrn ist hier. Aber wir hatten kein Verständnis dafür, dass wir als Christen bereits versetzt sind in diese Dimension der Herrlichkeit. Wenn du also durch die neue Schöpfung, indem du mit Christus auferweckt worden bist, ein Sohn Gottes geworden bist, weil das ist das neue Leben, du bist ein Sohn Gottes geworden. Und wenn du als Sohn Gottes mit ihm versetzt bist in die Dimension der Herrlichkeit Gottes, dann kannst du jetzt sagen, ich bin ein Sohn der Herrlichkeit. Amen. Dann bist du ein Sohn der Herrlichkeit. Halleluja. Dann bist du ein Sohn, der bereits zu Hause ist in der Herrlichkeit Gottes und jetzt von dort her lebst. Weißt du, warum hat Jesus gesagt in Johannes 11, Vers 40, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du nur glaubst, wenn du nur dem Evangelium glaubst, also nicht irgendwas, du musst nicht mir glauben oder irgendeinem Prediger oder irgendwas, sondern einfach nur dem rohen Evangelium des stellvertretend vollbrachten Erlösungswerkes vom Kreuz über die Herrlichkeit bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann weißt du, indem der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die Jünger und damit auf dich, in dem Moment, als der Heilige Geist herabkam, hat er dich mit hochgenommen in die Dimension der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt bist du da. Du musst nicht mehr dafür arbeiten. Halleluja. Amen. Herr, preist den Herrn. Also, ich erzähle in dem Zusammenhang oft gern diese Geschichte vom Hasen und vom Igel. Wer kennt alles die Parabel vom Hasen und vom Igel? Ja? Okay, ja, der Hase und der Igel. Wettlauf, ja. Hase und Igel machen Wettlauf. Wer kommt als erstes zum Ziel? Und der Igel weiß natürlich, dass er viel langsamer ist als der Hase. Also macht er einen kleinen Trick. Er hat einen Zwillingsbruder und den Zwillingsbruder platziert er an der Ziellinie. Und der Hase rennt und rennt und rennt und kommt zur Ziellinie und der Igel ruft, ich bin schon da. Und der Hase völlig verzweifelt denkt, das gibt's doch gar nicht, rennt noch schneller. Am Anfang sitzt natürlich wieder der erste Igel und schreit, ich bin schon da. Und der Hase denkt, das gibt's gar nicht, der sieht so entspannt aus und ist vor mir da. Wie kann das sein? Ich muss noch schneller rennen. Und das ist eine fiese Geschichte, das Ganze, weil am Ende in der Geschichte stirbt ja der Hase, weil er sich zu Tode gerannt hat. Ja. Und die beiden Igel teilen sich die Prämie untereinander, ja, den Siegespreis. Ja, das ist eine fiese Geschichte. Aber ich sag dir, das ist der Unterschied zwischen einem Christen, der dieses Evangelium noch nicht erkannt hat, und einem Christen, der es erkannt hat. Ein Christ, der es noch nicht erkannt hat, wird immer versuchen zu arbeiten und noch härter arbeiten und noch geistlicher werden und noch mehr gute Werke tun und noch mehr fasten und noch mehr beten und noch mehr dies und noch mehr jenes und am Ende feststellen, da gibt's diese heißen Herrlichkeitschristen und die stehen die ganze Zeit da, strahlen und lachen und sagen, ich bin schon da. Und ich denke sie, wie kann das sein? Und dann passieren Wunder bei diesen Herrlichkeitschristen, Zeichen und Wunder, kreative Wunder. Und die denken, wow, ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen mehr fasten, noch ein bisschen heiliger werden, damit ich das auch erlebe, damit ich da auch hineinkomme. Und sie arbeiten und sie tun und sie sind schon halb zu Tode gefastet. Und dann sind diese Herrlichkeitschristen da und sagen, ich bin schon da. Halleluja. Amen. Und da beginnen wir an diesem Wochenende, okay? Ich bin schon da. Sag mal, ich bin schon da. Halleluja. Und jetzt gebe ich dir 10 Minuten Zeit, um diese Realität zu genießen. 10 Minuten. Und dann machen wir weiter eine zweite Einheit vor dem Mittagessen noch. In 10 Minuten geht's weiter, weil jetzt wollen wir surfen aus dieser Realität heraus. Aber genieß dein Sein. Ich bin schon da. Amen. Halleluja.